Runde Tische erobern die Welt. Ich bin geistlos, aber das Geld ist der wirkliche Geist aller Dinge. Wie sollte sein Besitzer geistlos sein? Zudem kann er sich die geistreichen Leute kaufen. Und wer die Macht über die Geistreichen hat, ist der nicht geistreicher als der Geistreiche? Karl Marx. Runde Tische kennen wir aus der Endzeit der DDR. Damals saßen Vertreter aus allen möglichen gesellschaftlichen Gruppen, politische Amts- und kirchliche Würdenträger an einem runden Tisch. Noch ein paar von denen, die den Arbeiter- und Bauernstaat gerade eben an die Wand gefahren hatten, zusammen mit denen, die derweil die Faust in der Tasche geballt hatten und auch nichts daran ändern konnten. Mittlerweile gibt es auch in unseren Kommunen runde Tische. Wenn eine neue Straße gebaut werden soll, sitzen Interessenvertreter der Radfahrer mit am Tisch und bekommen dann nach viel Sitzfleisch vielleicht ihren Radweg genehmigt. An runden Tischen sitzen aber auch Herrschaften ganz anderen Kalibers. Milliardäre, Regierungschefs oder auch Medienmogule. Die kleinen Leute bekommen das oft gar nicht mit. Denn die großen Herren haben es nicht sonderlich eilig, den kleinen Leuten mitzuteilen, dass sie gerade an runden Tischen sitzen und Entscheidungen von großer Tragweite treffen. Es fing damit an, dass sich in England ein diskreter Herrenclub Round Table nannte. Das war in der Zeit zwischen Jahrhundertwende und dem Ersten Weltkrieg. Die Herrschaften um Lord Kitchener hatten sich ihre Sporen in den britischen Kolonien verdient. Auch der liberale Premierminister Lloyd George gehörte zu diesem illustren Kreis. Es ging darum, die Herrschaft der englisch sprechenden Völker in der Welt zu erhalten und auszubauen. Unter Umgehung des Parlaments legten die hohen Herren die Grundzüge und Strategien der englischen Politik fest. Nach dem Ersten Weltkrieg bekam die Männerrunde einen seriösen, institutionellen Rahmen in Form des Royal Institute of International Affairs, besser bekannt als Chatham House. Heute ein gigantischer Think Tank und ein Diskussionsforum rund um die englische Außenpolitik. Aber die ganz große Weltpolitik wird ja schon längst nicht mehr in London gemacht, sondern in Washington und New York. Schon Ende des 19. Jahrhunderts dachten kluge Köpfe in den USA über die zukünftige Rolle Amerikas in der Welt nach. Das spanische Imperium hatte man in einigen Scharmützeln zusammengefaltet. Die Philippinen, Kuba und Puerto Rico waren der Siegespreis. 1908 stellte Archibald Carey Coolidge in einem Buch fest, dass dem Vormarsch der USA zur dominanten Weltmacht nur die energetischen Deutschen im Wege stünden. Während die USA sich anschickten, Deutschland im Ersten Weltkrieg den vernichtenden Kinnhaken zu verpassen, gründeten Coolidge und Freunde 1917 den runden Tisch mit Namen The Inquiry. Inquiry bedeutet Anfrage, Untersuchung, Recherche. Bislang regierten nämlich die Präsidenten der USA weitgehend intuitiv nach ihrem persönlichen Gutdünken. Damit ist jetzt Schluss. Ein Stab von Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen soll recherchieren, bevor die Regierung in Aktion tritt. Rechercheleiter ist unser Freund Walter Lippmann, den wir schon als Inspirator des Neoliberalismus kennen. The Inquiry schaut beispielsweise nach, welche Ethnien im Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn nach Unabhängigkeit streben. Unter dem Motto der Selbstbestimmung der Völker lässt sich nach der Kapitulation der Achsenmächte das Donaureich elegant filetieren. Die berühmten 14 Punkte von Präsident Wilson, geschrieben von seinem Ghostwriter Lippmann, erweisen sich als durchschlagender Public Relations Erfolg. Als es den Kuchen Europa neu zu verteilen gilt, treffen sich die Leute von der Inquiry als offizielle Delegation ihres Präsidenten Wilson mit den Roundtable-Leuten aus England. Da der Geschichtsprofessor Wilson dann doch lieber seine Politik ganz alleine aus seinem privaten Ärmel schüttelt, tauschen sich die gefrusteten amerikanischen und englischen Politikberater am Rande der Konferenz aus. Schnell sind sie sich einig, in Zukunft die Außenpolitik selber in die Hand zu nehmen. Und zwar als amerikanisch-englischer transatlantischer Think Tank. Daraus wird dann aber doch nichts. Stattdessen gründen Banker, Konzernmanager und Politikberater 1920 in London das bereits erwähnte Royal Institute of International Affairs und in New York 1921 den Rat für Auswärtige Beziehungen, den Council on Foreign Relations, kurz CFR. Die Leute um Präsident Wilson wollen jetzt eine Weltarchitektur nach ihrem Bilde schaffen. Die Menschen draußen im Lande wollen ihnen nicht folgen. Der Krieg und der ganze damit verbundene Stress sind ihnen jetzt genug. Sie wählen den Republikaner Warren Gamaliel Harding mit überwältigender Mehrheit zum neuen Präsidenten. Hardings Erfolgsmotto lautet Back to Normalcy, also zurück in das normale Alltagsleben. Außenpolitische Entscheidungen beispielsweise für Deutschland treffen von nun an Banker. Allen voran aus dem Hause JP Morgan. Und jene Banker treffen sich im New Yorker Council on Foreign Relations. Die Banker und Industriellen wollen Deutschland wieder auf die Beine bringen, um den ehemaligen Kriegsgegner in ihr feingesponnenes Finanzsystem einzuweben. Also soll die US-Regierung aufhören, Deutschland zu schikanieren. Und der US-Präsident möge bitte schleunigst die Sowjetunion anerkennen. Das ist Herzenssache für die Councilmänner. Denn nur so kommen sie wieder an ihre verlorenen Besitztümer heran. Und die Bolschewiken brauchen Geld und bieten daher dem Councilbanker Avril Harriman Manganvorkommen in der UdSSR zum Ausbeuten zu absoluten Vorzugskonditionen an. Herrenmenschen. Lob der Ungleichheit. Schauen wir uns jetzt einmal an, wie die auserlesenen Elitemenschen aus dem Council ihre Rolle und ihren Status in der Gesellschaft sehen. Anhand von Selbstzeugnissen aus der handverlesenen Elite. Außenpolitik sei ein viel zu komplexes und dynamisches Phänomen, als dass ein Hillbilly-Hinterwäldler aus Kentucky da irgendwie mitreden könnte, finden die hohen Herren. Man kann gar nicht anders, als anspruchsvollere Themen, die die Gemeinschaft betreffen, in exklusiven Zirkeln zu diskutieren und zu entscheiden. Die Kunst besteht darin, die getroffene Entscheidung dem dummen Volk richtig zu vermitteln. Oder, wie man heutzutage nebulös formuliert, zu kommunizieren. Übertreibung? Bitteschön, im Folgenden ein paar Kostproben. Der führende Intellektuelle an der Wende zum 20. Jahrhundert in den USA ist der Soziologieprofessor Edward Ellsworth Ross. Sein Weltbild entspricht einer damals typischen amerikanischen Mischung aus Populismus, Rassismus und Eugenik. Sein wissenschaftliches Standardwerk aus dem Jahre 1901 hat den schönen Namen Social Control. Und der Titel verheißt nicht zu viel, wie folgende Passage zeigt. Das Geheimnis der Ordnung ist nicht geeignet, von jedem Dach ausposaunt zu werden. Der weise Soziologe wird das moralische System zu sehr schätzen, als dass er es in seiner Nacktheit enthüllt. Er wird zu Erwachsenen sprechen, nicht zur Jugend. Er wird nicht dem Personal, dem Penner oder dem Gefängnisinsassen erklären, wie sie verwaltet werden. Und weiter? Alle großen zivilisierenden und das Niveau anhebenden Aufgaben müssen auserwählten Männern anvertraut werden, die abseits des Volkes organisiert sind und die ihre Anweisungen von einer zentralen, unabhängigen Quelle erhalten. Missionsleitungen im Auslandseinsatz sehen es als klug an, die eingeborenen Arbeiter verantwortlich zu machen gegenüber den Missionaren und nicht gegenüber ihren eingeborenen Herden. Nicholas Murray Butler war jahrzehntelang Präsident der privaten Columbia-Universität in New York, die er unter die 10 Spitzenunis in den USA geführt hatte. Butler war der Inbegriff des Wissenschaftsfunktionärs mit schier unüberschaubaren Vernetzungen in ganz Amerika. Er hat so ziemlich alle Ehrenmedaillen des Wissenschaftsbetriebs verliehen bekommen. Sein Credo 1907: Gerechtigkeit erfordert Ungleichheit als eine Bedingung von Freiheit und als Mittel, jeden zu belohnen, entsprechend seiner Verdienste und Leistungen. Am wenigsten kann eine Demokratie auf Erfolg hoffen ohne eine eigene Elite. Der Dreh- und Angelpunkt der Demokratie ist die naturgegebene Ungleichheit. Ihr Ideal, die Auslese der Geeignetsten. Freiheit ist weit wertvoller als Gleichheit und die beiden zerstören sich gegenseitig. Die primitive und verhängnisvolle Ansicht, dass alle Bürger genau gleich geeignet sind für ein öffentliches Amt, ist kein Glaubenssatz der Demokratie, sondern der Oklokratie, also der Herrschaft des Mobs. Und schließlich noch, im kleinen Rundgang durch die Geisteswelt der US-Elite, unser Freund Walter Lippmann. Lippmann ist der Vordenker dieser Regierungskunst durch intransparente Elitenetzwerke, die man heute so schön mit dem Begriff Governance umhüllt. Lippmann kommt nicht so borniert daher wie Ross oder Butler. Er kennt sich aus mit Freuds Psychoanalyse und mit den modernen Soziologen. In seinem Buch Public Opinion von 1920 spricht er dem Normalbürger, aber auch dem Kongressabgeordneten die Fähigkeit ab, die Realität angemessen zu erkennen. Und auch die nationale Regierung werde immer weniger in der Lage sein, die immer komplizierteren Sachverhalte zu erfassen. Nach Lippmann soll ein Social Set, also ein kleiner Männerkreis in informeller Runde, am knisternden Kamin oder auch auf dem Golfplatz, die großen Entscheidungen auskungeln. Nun, Diesen Social Set gibt es in den USA schon lange. Die Reichsten und Mächtigsten bleiben so exklusiv unter sich wie sonst kaum woanders auf der Welt. Gymnasien wie Groton machen die Elitesprösslinge fit für ein Leben als Herrscher. In den privaten Elite-Universitäten, wo ein Semester so viel kostet wie ein Mittelklassewagen, bleibt man unter sich. Man kann überall nachlesen, dass es für den jungen Studenten aus der Elite nicht darauf ankommt, viel Fachwissen anzuhäufen. Entscheidend ist vielmehr, dass der künftige Elitemensch Netzwerke aufbaut und seinen Herrenmenschenhabitus perfektioniert. Innerhalb der Unis gibt es dann noch die geheimen Männerbünde, unseren Burschenschaften ähnlich, aber wesentlich exklusiver. Wer hier aufgenommen wird, der hat es geschafft. Denn nach dem Studium sorgen die älteren Jahrgänge dieses Männerbundes dafür, dass der Frischling sofort in gute Positionen gehievt wird. Gerade so wie bei uns in den Burschenschaften die alten Herren die Füchse protegieren. Zu Lippmans Zeit nimmt die Bevölkerungszahl in den USA spürbar zu. Die Städte füllen sich. Und die Masse artikuliert sich und fordert bisweilen Rechte ein. Theoretisch kann jeder Bürger der USA und auch jeder Einwanderer vom Tellerwäscher zum Millionär aufsteigen. Damit aber gerade das nicht passiert, muss sich die Elite trickreich gegen die Massen abschotten. Und deswegen ist es auch erklärte Notwendigkeit, mehr als früher im Geheimen zu wirken. Was Lippmann aber in seinem der Allgemeinheit zugänglichen Buch Public Opinion ganz ungeniert ausposaunt. Die gemeinsamen Angelegenheiten können nur durch eine spezialisierte Klasse geregelt werden, deren persönlicher Horizont über lokale Grenzen hinausgeht. Diese Klasse ist nicht rechenschaftspflichtig, denn sie entscheidet aufgrund von Informationen, die nicht Gemeingut sind, in Situationen, die die Öffentlichkeit nicht in ihrem großen Zusammenhang begreift. Und diese Klasse kann nur zur Rechenschaft gezogen werden, nachdem die Tatsachen vollendet sind. Und weiter? Die Männer, die gerade an der Macht sind, scheitern nicht allein, wenn sie den Willen des Volkes berücksichtigen wollen, weil in den meisten Fragen überhaupt kein solcher Wille existiert. Sie üben ihre Befugnisse aus aufgrund von Informationen, die der Wählerschaft verborgen sind. Lippmans Social Set, die diskrete kleine Gruppe, die tatsächlich das Sagen hat, potenziert ihre Wirkung durch zwei Mittel. Den Drehtüreffekt, Revolving Door Effect, und durch das Interlocking Directorate, wofür es im Deutschen keinen Ausdruck gibt, vielleicht trifft es am ehesten Enterhäufung. Drehtüreffekt. Der Elitemensch wechselt ganz locker zwischen Führungsposten verschiedener Sektoren hin und her. Ist einmal Staatssekretär in der Bundesregierung, im nächsten Moment Dekan an einer Uni. Dann vielleicht im Vorstand eines Rüstungskonzerns. Man kann sagen, was man will. Persönliche Bindungen sind immer noch, oder heute mehr denn je, das Entscheidende bei gesellschaftlichen Weichenstellungen. Die Ziele, auf die sich ein kleiner, exklusiver Klüngel verständigt hat, werden schnell durch alle Führungsebenen mithilfe der Drehtürmänner kommuniziert und in die Tat umgesetzt, ohne dass die demokratische Öffentlichkeit etwas davon erfährt. Zudem hat ein Elitemensch möglicherweise eine Unzahl von Aufsichtsratssitzen, Vorstandsposten in Politik, Bildung und Kultur, wo er den Institutionen die Agenda seines Rudels aufprägen kann. Das ist das Interlocking Directorate. Paradebeispiel für den Drehtür-Elitemann ist Council on Foreign Relations Mitglied John McCloy. Nach dem Ersten Weltkrieg heuert McCloy als Wirtschaftsanwalt in der Wall Street an. In dieser Eigenschaft fädelt er einen 110 Millionen Dollar Kredit für Deutschland ein. Berät das neue Chemiekonglomerat IG Farben. Dann hilft er Mussolini, wie schon erwähnt, eine Reihe von Megakrediten nutzbringend anzulegen. Bei der Olympiade 1936 in Berlin sitzt er neben Rudolf Hess und Hermann Göring in der Ehrenloge. Angeblich, weil er in einer Schadensersatzklage gegen Deutschland prozessiert. Ab 1941 ist er dann stellvertretender Kriegsminister und verhindert, dass die Eisenbahngleise nach Auschwitz sowie die Brennöfen bombardiert werden. Nach Kriegsende besetzt McCloy nacheinander folgende Spitzenpositionen: Wall Street-Anwalt, Chef der Weltbank, Hochkommissar für das besetzte Deutschland, Vorstand der Chase Manhattan Bank, Vorstand bei Mercedes-Benz, USA, Gulf Oil, United Fruit Company, AT&T, Westinghouse Electric und E.R. Squibb & Sons. Zur Entspannung stand er der Ford Foundation vor. Und dass wir das vor lauter Namen nicht vergessen. Er war Präsident des Council on Foreign Relations. Dann hat McCloy in der Warren Commission die Begleitumstände des Attentats auf John F. Kennedy erforscht. Wird einem bei dieser Aufzählung nicht schwindelig? In Carcel treffen sich lauter solche Netzwerker. So ist es möglich, auf eine Handvoll gleichgesinnte Personen extrem viel Einfluss zu konzentrieren. Trotzdem gibt es beim Council und ähnlich gelagerten Insider-Clubs eine Art von Kastensystem. Ganz oben stehen unstreitig, dank ihrer Geldmacht, die Inhaber und Manager der großen Konzerne und Banken. Viele unter diesen sind das, was ich Scharniernetzwerker nenne. Alpha-Rüden des Kapitals, die an mehreren schwergewichtigen Rundentischen Führer sind und die verschiedenen Rundentische durch ihre Person verbinden. Wie funktioniert der CFR? Hier finden sich zum einen die Theoretiker und Ideologen des Council. Manche steigen auf in die innere Artus-Runde, wie Henry Kissinger oder Zbigniew Brzezinski, obwohl sie, verglichen mit den Konzernherren und Bankern, über kein nennenswertes Kapital verfügen. Und dann kommen die Leute, die Chris Mansky die Domestiken der Superreichen nennt. Spitzenpolitiker, Universitätspräsidenten, Verbandschefs, Medienleute und weniger wichtige Manager. Diese Leute sind in der Regel Mitglieder auf Lebenszeit. Schließlich gibt es noch Mitglieder, die sind erstmal für 5 Jahre Mitglieder auf Probe. Bewähren sie sich, können sie zu Mitgliedern auf Lebenszeit geadelt werden. Der Council ist kein Verein. Man kann nicht einfach einen Antrag auf Mitgliedschaft stellen. Vielmehr halten die Leute aus dem inneren Zirkel Ausschau nach talentiertem Nachwuchs, der dann eingeladen wird. Kooptieren heißt das im Insider-Jargon. Zudem sind auch Konzerne, Banken und Stiftungen körperschaftliche Mitglieder. Mittlerweile gibt es aber auch Scharen von hauptamtlichen Mitarbeitern, die nicht zum Inner Circle gehören. Der Council hat schon seit 1922 eine eigene Zeitschrift, die Foreign Affairs, also die auswärtigen Angelegenheiten. Wer in der internationalen Politik etwas auf sich hält, hat hier schon einmal publiziert. Sogar Nikita Khrushchev. Oder der ehemalige Präsident von Ghana, Kwame Nkrumah. Man sieht schon, eine richtige Geheimloge ist der CFR nicht. Er entlässt eine ganze Menge Gedanken nach außen und bekennt sich offen zu seiner Autorenschaft. Oft hält der innere Zirkel des Council aber auch wichtige Dinge vor der Öffentlichkeit und sogar vor den eigenen Mitgliedern geheim, wie sich noch zeigen wird. Kalter Putsch in Roosevelts Außenministerium. Doch zurück zur Geschichte des Council on Foreign Relations. 1932 wird mit Franklin Delano Roosevelt endlich wieder ein Demokrat US-Präsident. Und wir haben schon gesehen, FDR ist so ganz anders als seine blassen Vorgänger. Weder Roosevelt noch sein Außenminister Colonel Hull sind Mitglieder im CFR. Und endlich gestaltet die Regierung der USA wieder eine eigenständige Außenpolitik. Motto: Politik der guten Nachbarschaft. Das kommt an. Als Staatsgast fährt Roosevelt in Buenos Aires im offenen Cabriolet durch Menschenmassen, die ihm zujubeln. Wer den Hass der Südamerikaner auf die arroganten Nordamerikaner, die Gringos, kennt, kann ermessen, was für ein Wunder sich hier ereignet hat. Es gelingt Roosevelt lange Zeit, die Councilmänner von seiner Regierung fernzuhalten. Doch kaum 2 Wochen nach dem Überfall Hitlers auf Polen bieten die Herren Walter Mallory und Hamilton Fish Armstrong vom Council on Foreign Relations im September 1939 ganz selbstlos dem Außenministerium die Expertise ihres Think Tank an. Die Staatssekretäre Leo Poslowski und Sumner Wells gehen davon aus, dass jetzt in Kriegszeiten jede Hand und jedes Hirn dringend gebraucht werden. Und schon sind 4 gemeinsame Arbeitsgruppen von Außenministerium und Council gegründet. Über 100 Mitarbeiter fertigen unter dem Oberbegriff War and Peace Studies bis 1945 genau 682 Hintergrundanalysen an. Die Rockefeller Stiftung finanziert die Arbeitsgruppen. Dabei sind die USA selber überhaupt nicht im Kriegszustand. Das passiert erst 1941. Und die Council-Analysten denken bereits jetzt über die Welt nach Hitlers Kapitulation nach. Vorgesehen ist exakt jene Weltordnung, die dann nach dem Krieg Wirklichkeit wurde. Unter der Regie einer immens gestärkten USA ein Netz von Weltorganisationen. Dazu entfesselter Freihandel weltweit. Die ganze Veranstaltung ist unter demokratischen Gesichtspunkten ein einziger Skandal. Die Öffentlichkeit erfährt nichts über die neue Partnerschaft zwischen dem Council und der Regierung. Auch die untergeordneten Mitarbeiter im Außenministerium erfahren nur das Allernötigste. Von den damals 663 Mitgliedern des CFR wissen wiederum auch nur die unmittelbar an dem Coup Beteiligten Bescheid. Und Isaiah Bowman, der schon bei der Inquiry im Ersten Weltkrieg dabei war, weiß ganz genau, dass die amerikanische Öffentlichkeit diese private Übernahme der US-Außenpolitik keinesfalls billigt, wie er in einem Brief im November 1939 offen zugibt. Die Sache ist streng vertraulich, denn der ganze Plan würde ins Wasser fallen, wenn allgemein bekannt würde, dass das Außenministerium mit irgendeiner externen Gruppierung zusammenarbeitet. Doch Finanzminister Henry Morgenthau und sein Staatssekretär Harry Dexter White entwerfen eine Neuordnung der Weltwirtschaft, in der staatliche und öffentliche Instanzen das letzte Wort haben sollen. Die Ordnung von Bretton Woods beinhaltet vier Säulen der weltweiten Krisenprävention: UNO, Weltbank, Internationaler Währungsfonds und eine Welthandelsorganisation, die nach Morgenthaus Willen Instrumente souveräner Regierungen und nicht finanzieller Interessen sein sollen. Die Sowjetunion sollte ganz selbstverständlich Teil dieser neuen Wirtschaftsordnung sein, unter anderem mit einer Einlage von 1,2 Milliarden Dollar beim IWF.